Er führte mich zum Prinzip der Erstnennung, einem Prinzip, das besagt, dass die erste Erwähnung eines Themas in der Bibel besonders bedeutsam ist. Das erste Mal, dass Gnade erwähnt wird, ist bei Noah. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Das erste Mal, dass in der Bibel die Gnade erwähnt wird. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Bei der Erforschung des Namens Noah, auf Hebräisch ist es Noach, was Ruhe bedeutet, wurde mir klar, Ruhe findet Gnade vor dem Herrn. Wie also vermehren wir Gnade in unserem Leben? Indem wir mehr in der Ruhe des Herrn verweilen. Hört mir gut zu. Im Herrn ruhen. Je mehr wir ruhen, desto mehr Gnade erfahren wir. Das bedeutet, sich innerlich von der Vorstellung zu lösen, man müsse alles selbst regeln. Es geht darum, innerlich loszulassen, die Sorgen und die Last abzugeben. Herr, du hast die Kontrolle. Diese Haltung der Ruhe bringt Gnade hervor. Und deshalb sagt die Bibel, dass Gott den Stolzen widersteht, aber den Demütigen Gnade gewährt. Jemand fragte mich mal, nachdem ich gesagt hatte, es gäbe keine Qualifikation für Gnade, wie erklärst du dann, dass Gott den Demütigen Gnade gibt? Das ist keine Qualifikation. Demut ist nicht erarbeitet. Demut ist das Eingeständnis, dass man aus eigener Kraft nichts bewirken kann. Stolze Menschen glauben, sie könnten alles selbst schaffen. Das griechische Wort für Stolz, hupaiphanos, bedeutet, sich über andere zu erheben, andere zu verachten. Das ist Stolz. Ich kann das allein, ich brauche niemanden. Wie Batman im neuesten Lego-Film, der mit dem Nine-Pack, wisst ihr? Ich brauche niemanden, bis man schließlich erkennt, dass sogar ein Batman andere Menschen braucht, die helfen. Ich weiß nicht, warum mir das einfällt, aber preist Gott. Ihr wisst ja, lange Flüge nach Hause, man schaut sich irgendwas an. Vielleicht sollte ich das für mich behalten. Wo war ich? Ach ja. Ruhe. Schaut auf Jesus in Johannes 5. Direkt nachdem er einen Mann geheilt hat, dessen Füße 38 Jahre lang verkrüppelt gewesen waren, am Teich Bethesda, was auf Hebräisch Haus der Gnade bedeutet. Er heilte den Mann, der daraufhin aufsprang und laufen konnte. Und dann kamen die Pharisäer zu ihm und kritisierten ihn dafür, am Sabbat geheilt zu haben. Right? Jesus erklärte daraufhin seinen Modus operandi. Wahrlich, wahrlich, im Original Amen, Amen. Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Obwohl er Gott in Menschengestalt ist, die zweite Person der Dreieinigkeit, der Retter der Welt. Wenn überhaupt jemand etwas aus eigener Kraft tun könnte, dann er. Aber er kam als Mensch und griff nie auf seine eigene Göttlichkeit zurück, um etwas zu erreichen oder Wunder zu vollbringen. Er verließ sich ganz auf den Vater. Wenn das schon für Jesus galt, wie viel mehr dann für uns? Und doch sind wir oft so sehr auf uns selbst fixiert, machen uns Sorgen, als ob alles von uns abhängen würde. Wir müssen loslassen und uns wie Jesus verhalten. Er ließ los. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, eine Haltung der Ruhe, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Das Leben von Jesus spiegelt eine Haltung der Ruhe wider. Je mehr er in dieser Ruhe verharrte, desto mehr floss die Gnade in sein Leben. Kennt ihr das auch? Wenn jemand zu euch kommt und sagt, kannst du für mich beten? Ich habe diese oder jene Beschwerde, Kopfschmerzen. Und ihr betet mit Glauben im Namen von Jesus. Oder Krebs. Und plötzlich betet ihr intensiver. Vater, im Namen von Jesus, wir binden dies. Als ob die Lautstärke des Gebets dessen Kraft steigern würde. Ich habe nichts gegen lautstarke Gebete. Versteht mich nicht falsch. Aber manchmal denken wir, Lautstärke bedeutet mehr Wirksamkeit. Unsere Pastoren und Gebetsteams können euch bestätigen, dass wir alle solche Momente erlebt haben. Manchmal strotzen wir gefühlsmäßig nur so vor Glauben. Wir sind bereit zu beten und zu glauben. Ja, komm her, ich bete für dich, gerne. Und trotzdem geschieht nichts. Und dann gibt es Zeiten, in denen wir uns alles andere als gläubig fühlen, vielleicht nach einem Streit. Und genau dann erkennt uns jemand und sagt, bist du nicht der Diakon aus der Gemeinde? Warst du nicht im Gebets- und Heilungsraum? Kannst du für mich beten? Ich bin auf dem Weg zum Arzt. Kannst du für mich beten? In solchen Momenten sagen wir doch nicht, siehst du nicht, dass ich gerade nicht im Fluss bin? Ich habe meine eigenen Probleme. Stattdessen lächeln wir, vielleicht gezwungen. Wir versuchen, wie Pastor Mark zu lächeln. Ich kann es nicht nachmachen, aber es ist so süß. Wir verspüren überhaupt keinen Glauben. Gefühlsmäßig meinen wir, dass es nicht der richtige Moment zum Beten sei. Aber wir können das der Person gegenüber nicht sagen. Also beten wir ein allgemeines Gebet, ohne diese Power. Vater, im Namen von Jesus, berühre diese Person, heile sie, während sie den Arzt sieht und all das. Schenk dem Arzt Weisheit, aber im Herzen sagen wir, Gott sei gnädig. Sei gnädig zu dieser Person. Ich habe nicht mal Glauben. Manchmal schweifen unsere Gedanken während des Gebets ab. Wir fühlen uns niedergeschlagen und würden sie gerne bitten, für uns zu beten. Wir brauchen selbst ein Gebet. Aber als Pastor, Diakon oder Gemeindeleiter sagt man das natürlich nicht. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Also beten wir einfach und dann später hat die Person einen echten Durchbruch. Vielleicht verschwindet der Tumor. Und nächste Woche teilt sie uns mit großer Freude mit, ich war beim Arzt und der Knoten ist komplett weg. Wir reagieren natürlich mit, ja, preist Gott. Natürlich, preist Gott. Wir sagen, Freund, lass mich dir das erklären. Du musst die Prinzipien des Glaubens verstehen. Nummer eins, du musst Gott vertrauen. Nummer zwei, hör auf das Wort. Nummer drei, tatsächlich haben wir nichts dergleichen getan. Wir hatten uns gerade mit unserem Ehepartner gestritten oder hatten ein Problem bei der Arbeit. Und diese Person hat uns mit ihrem Gebetsanliegen gestört. Wir waren nicht in unserer besten geistlichen Verfassung. Aber dennoch floss Gnade. Das ist eine wertvolle Lektion über Demut und darüber, dass es letztendlich nicht um uns geht. Es geht nicht darum, wie laut oder leise wir beten, sondern darum, dass Jesus wirkt. Wenn wir das verstehen und uns entsprechend zurücknehmen, erkennen wir, dass der Heiler Jesus ist und die Größe des Problems wird irrelevant. Aber oft lassen wir unsere natürliche Denkweise übernehmen. Wir beginnen auf natürliche Weise zu denken, zu fühlen und zu handeln, was zu natürlichen Ergebnissen führt. So behindern wir unbewusst die Gnade Gottes, weil wir uns einmischen und nicht wirklich glauben. Doch Glaube ist nicht emotional. Lasst es mich so sagen. Wie Wasser, das immer den tiefsten Punkt findet. Das ist natürlich. So sollte auch unsere Haltung sein. Du kannst nicht sagen, du musst diese sieben Schritte befolgen, bevor du zum tiefsten Punkt kommst. Der tiefste Punkt ist die Demut, eine Position der Ruhe, in der wir erkennen, dass wir aus eigener Kraft nichts erreichen können. Ich kann aus mir selbst heraus nichts tun. Ich glaube wirklich, ohne Jesus, ohne den Weinstock, kann ich als Zweig mich noch so sehr anstrengen. Ich werde keine einzige kleine Traube hervorbringen können. Ich kann noch so sehr auf den Felsen drücken, kein Wasser wird daraus hervorkommen, höchstens Blut. Nur Gott kann aus dem Felsen lebendiges Wasser fließen lassen. Also, wenn wir uns anstrengen und kämpfen, glauben wir nicht wirklich an die Gnade. Was wir oft tun, ist, die Gnade Gottes zu behindern, zu verwerfen, ohne es zu merken. Wenn ihr ruht, fließt Gnade. Ruhe bedeutet, sich von der Haltung, ich kann das, ich weiß, wie es geht, zu distanzieren. Oft beten wir intensiv für Aufgaben, für die wir uns nicht befähigt fühlen, während wir die Dinge, für die wir uns talentiert glauben, ohne Gebet angehen. Wisst ihr, ich bete intensiv, bevor ich predige. Denn Predigen ist nicht meine natürliche Stärke. Einige von euch mögen überrascht sein, aber ich hatte früher große Probleme mit dem Sprechen. Ich war sogar bis kurz vor meinem Unibeginn ein Stotterer. Nicht nur im Kindergarten, sondern auch später noch. Es gab einen Lehrer, der mich regelmäßig vor der Klasse lesen ließ. wohl wissend, dass ich stottern würde, was für ihn eine Belustigung war. Er lebt übrigens noch, und wenn du in dieser Kirche bist... Gott segne dich. Einmal bin ich ihm auf der Straße begegnet, aber er war etwas zu weit entfernt, um ihn zu begrüßen. Aber er lebt noch, zumindest weiß ich, dass er lebt. Aus irgendeinem Grund ist er mir unvergesslich geblieben. Er ließ mich immer aufstehen und vorlesen, und ich stotterte und stotterte. Und dann lachte er. Das Sprechen vor anderen ist mir also nicht in die Wiege gelegt. Selbst vor kleinen Gruppen macht es mich sehr nervös. Daher weiß ich, dass jede Fähigkeit, Menschen zu erreichen, nicht aus mir kommt, sondern ein Zeichen von Gottes Gnade ist. Sie ist gänzlich unverdient. Wo ich Mangel habe, überströmt sie. Das zeigt, dass wir keinen Grund zur Selbstüberhebung haben. Wenn Gott einfache Worte nutzt, um Millionen zu berühren, dann bin ich mir bewusst, dass dies nicht mein Verdienst ist. Ich kenne meinen Ursprung, und das gilt auch für euch. Das ist eine Botschaft, die ich in Zukunft vertiefen möchte. Alles zu seiner Zeit. Wenn du ruhst, strömt die Gnade über. Das ist der Ort der Demut. Und die Gnade findet wie Wasser immer die tiefsten Stellen. Lasst also andere ruhig vordrängeln. Sagt lieber, Herr, ich ruhe in dir. Es geht nicht darum, das Rennen zu gewinnen und die Nummer eins zu sein. In der Ruhe liegt der wahre Fortschritt. Ich meine nicht, dass ihr passiv bleiben und zusehen sollt, wie andere Erfolge erzielen. Ruht in dem Wissen, dass euer Erfolg kommen wird, wenn ihr in Gottes Gnade ruht. Als Kind, etwa mit 7 oder 8 Jahren, als ich noch in der Grundschule war, bekam ich von einem meiner Verwandten ein Neues Testament. Ich erinnere mich noch genau an das weiße Cover. Ohne wirklich ein Gläubiger zu sein, begann ich die Evangelien zu lesen. Ich hatte dabei keine Anleitung und las sie zudem in einer alten Bibelübersetzung, die nicht leicht zu verstehen war. Aber Gott war da. Was mich damals am meisten an Jesus beeindruckte, war seine Gelassenheit. Trotz der vielen Wunder, Predigten und Herausforderungen, selbst wenn er angegriffen wurde, schien Jesus immer ruhig und nie in Eile zu sein. Dennoch hat niemand in 3,5 Jahren mehr erreicht als unser Herr. In nur 6 Stunden am Kreuz bot er der ganzen Welt Rettung an. Damit meine ich nicht, dass automatisch jeder gerettet ist. Man muss die Erlösung annehmen. Aber grundsätzlich ist jedem vergeben, auch den Menschen, die in der Hölle sind. Sie haben die Vergebung nur nicht angenommen. Ich hoffe, das ist verständlich. Jedenfalls hat er die ganze Welt gerettet. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich zusammen mit den anderen Pastoren ein anstrengendes Dienstprogramm. Ich empfand es als besonders herausfordernd, denn wir starteten ohne Zögern. Trotz der intensiven Anstrengung bereitete es zwar auch viel Freude, aber letztendlich war Ruhe unerlässlich. Also gönnten wir uns einen Tag Pause. Und, stellt euch vor, wir taten etwas zutiefst Geistliches. Die Pastoren und ich schauten uns Spider-Man an. Ja, genau, den neuen Spider-Man. Also, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, Spoiler-Alarm, okay, aber es ist nicht das Ende der Geschichte, nur ein Zwischenteil. In einer Szene wandte ich mich an Pastor Daniel, der neben mir im Kino saß, und sagte, Achtung, jetzt kommt's. Ich glaube, er wird das ganze Schiff retten. Und das durch eine Geste, die an das Kreuz erinnert. Für diejenigen unter euch, die den Film gesehen haben, ihr wisst, was ich meine. Das Schiff begann auseinanderzubrechen in 2 Hälften. Und dann, ihr kennt das ja. Ich sah den Film zum ersten Mal, aber ich sagte zu Pastor Dan, schau genau hin. Er wird die Form des Kreuzes nachahmen, denn das Kreuz bringt die Rettung. Und siehe da, er hielt das Schiff so in einer Kreuzeshaltung. Nachahmer. Wir haben das Original und Jesus muss sein Gesicht nicht einmal verbergen. Unverhülltes Gesicht, Leute. Ihr kennt die Superhelden und all das. Green Lantern, Superman, Iron Man, den Gummiman. Rubberman. Ultraman. Beziehungsweise Ultraman. Ultraman. Sie alle retten hier und da eine Situation. Aber unser Herr hat die ganze Welt gerettet. In der größten Tat von allen. In diesen 6 Stunden am Kreuz. Und am Ende rief er aus, es ist vollbracht. Er rettete die ganze Welt in dieser Haltung. Er hing dort. Er hing dort und rettete die ganze Welt. Er setzte sich an den Brunnen, weil er müde war, und rettete eine Frau. Der Herr ist der echte Superheld. Und das Beste von allem, er existiert wirklich. Es bedarf keiner Marvel-Comics, um seine Geschichte zu erzählen. Oft scheint es, als würden sie unser Evangelium nachahmen. Man mag über Christen und Jesus spotten, aber letztendlich basieren viele Geschichten auf ihm. Nehmen wir Superman. Die Geschichte beginnt damit, dass ein Vater seinen Sohn zur Erde sendet. Dieser Sohn, ausgestattet mit besonderen Kräften, lebt unter den Menschen. Doch manchmal blitzt seine außergewöhnliche Natur auf, inmitten des gewöhnlichen Lebens. Und wie endete die ursprüngliche Superman-Geschichte? Er starb. Er starb. Er starb, um die Welt zu retten. Klingt das nicht bekannt? Doch das war noch nicht das Ende. Jahre später folgte die Auferstehung Supermans. Nachahmer. Das ist eine Evangeliumsgeschichte. Unsere Geschichte ist die des wahren Königs aller Könige, des Herrn aller Herren, des Superhelden aller Superhelden. Und er ist real.